Einheit 14. C. Übung 1b. Hallo Bernd, hast du einen Moment Zeit für mich? Natürlich, Manuela. Komm doch in mein Büro und setz dich. Gibt es ein Problem? Ja, gestern habe ich von meinem Chef eine Abmahnung bekommen. Und jetzt habe ich Angst vor einer Kündigung. Okay, beruhige dich erstmal. War das eine mündliche Abmahnung? Nein, eine schriftliche. Was ist denn passiert? Warum hat er dich abgemahnt? Vorgestern bin ich eine halbe Stunde zu spät zur Arbeit gekommen. Das war aber bestimmt nicht das erste Mal, dass du zu spät gekommen bist, oder? Nein, in den letzten Monaten bin ich leider öfters zu spät gekommen. Aber meistens konnte ich nichts dafür. Zum Beispiel vorgestern hat es einen Unfall auf der Autobahn gegeben und ich steckte im Stau. Vor 2 Wochen bin ich mit der Bahn gefahren und mein Zug ist ausgefallen. Da habe ich mich um 1 Stunde verspätet. Und das Mal davor hatte es geschneit, glaube ich. Hat es auch noch andere Probleme in der letzten Zeit gegeben? Ja, ich hatte vor ungefähr 1 Monat einen heftigen Streit mit meinem Chef. Worüber habt ihr euch gestritten? Es ging um Überstunden und Wochenendarbeit. Ich habe ja Kinder und wollte nicht schon wieder am Wochenende arbeiten. Und dann war ich so wütend, dass ich ihn beleidigt habe. Ich habe mich dann sofort entschuldigt, aber seitdem ist unser Verhältnis nicht mehr sehr gut. Verstehe. Also Manuela, du weißt ja, Pünktlichkeit ist für alle Arbeitnehmer Pflicht. Du musst also jeden Tag pünktlich zur Arbeit kommen. Wenn du das nicht tust, kann das zu einer Kündigung führen. Aber was soll ich machen, wenn es schneit oder Stau gibt? Du musst auch pünktlich zur Arbeit kommen, wenn es schneit, Glatteis oder Stau gibt. Dann musst du früher aufstehen und früher zur Arbeit fahren. Denn dein Chef muss Ausreden wie »Ich bin zu spät, weil Stau war« nicht akzeptieren. Ich schlage vor, wir besprechen deine Abmahnung so bald wie möglich mit deinem Chef. Du hast ja gesagt, dass es vorgestern einen Unfall auf der Autobahn gegeben hat und du deswegen im Stau gesteckt hast. Für einen Unfall kannst du aber nichts. Vielleicht ist er dann auch bereit, die Abmahnung zurückzunehmen. Ja, vielen Dank. Ich möchte wirklich nicht meinen Job verlieren.